Andacht vom 29.06.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Der Heilige Geist. Heute spreche ich über etwas, was mich letzte Nacht ziemlich lang auf gute Weise beschäftigt hat. Der Heilige Geist. Schaut, wir saßen gestern Abend sehr lange beieinander. Debbie war da. Und wir hatten Besuch von 4 Leuten. Sie fragten mich viel. Einer war sehr hungrig. Er hatte eine Vollzeit-Bibelschule mitgemacht, er wollte Gott dienen und er wollte verstehen, wie die wahre Gemeinde funktionieren sollte. Es ging auch um den Heiligen Geist. Und wir kamen auf das Thema, wie es in den Gemeinden heutzutage aussieht. Ich machte eine sehr verallgemeinernde Aussage. Aus den meisten Gottesdiensten rund um die Welt kannst du den Heiligen Geist herausnehmen und niemand merkt es. Wir sprachen dann darüber. Was geschieht da? Wir kommen zusammen, wir singen ein paar Lieder, die jemand anleitet. Wenn du den Heiligen Geist da rausnimmst, wer merkt es? In vielen Gottesdiensten sind viel mehr Gefühle da, als dass sich der Heilige Geist manifestiert. Wir durchlaufen eine Liturgie und der Heilige Geist kann sich durch niemanden ausdrücken. Das ist häufig auch gar nicht erlaubt. Solche Gottesdienste sind von Menschen organisiert. Die Art, wie viele Gemeinden funktionieren, ist ein Programm, das abgespult wird. Wenn du darüber nachdenkst, dass die meisten Gottesdienste geplant sind und ein Programm haben, anstatt durch den Heiligen Geist spontan geführt zu werden, ist es kein Wunder, dass wir darauf programmiert sind, sonntags einem Programm zu folgen. Wir singen ein paar Lieder, wir legen Geld in ein Körbchen, wir hören einer Person zu, wir sprechen ein paar Gebete. Wenn Gott tun wollte, was er tun will, würde er ein Programm unterbrechen. So planen wir auch unsere Tage. Wir stehen auf, wir lesen in der Bibel, wir gehen in unseren Alltag. Es ist ein Programm. Was würde geschehen, wenn der Heilige Geist ein Teil unseres Lebens wäre? Jesus sagt etwas sehr Interessantes. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der vom Geist geleitet ist. Denk darüber nach. Jesus sagt, der Geist Gottes ist unvorhersagbar. Wir versuchen alles mit Gesetzen und Vorschriften zu bestimmen. So wurden wir erzogen. Das Traurige dabei ist, dass wir sehr verwirrt sind, wenn wir eine Weisung für unser Leben brauchen. Gestern sprachen wir in der Andacht über Johannes 14. Jesus gab seinen Jüngern einige Anweisungen und ein neues Gebot. Er gibt ihnen einen Tipp, wie sie ihm zeigen können, dass sie ihn lieben. In Vers 16 und 17 steht, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt, in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. O, du meine Güte, schaut, was Jesus hier sagt. Der Heilige Geist wird 2 Dinge tun. Er wird mit und in euch sein. Überlegt mal, der Heilige Geist ist die 3. Person Gottes. Er ist Gott selbst. Gott drückt sich durch den Heiligen Geist aus. Er ist immer mit mir. Aber er ist nicht nur mit mir, er ist in mir. Das hat Jesus uns versprochen. Ich zeige euch mal, wie lächerlich unser normales Christenleben ist. Wir brauchen Führung und fragen einen Leiter. Reinhard, ich brauche Weisung für mein Leben. Kannst du für mich beten? Moment. Du hast Gott in dir. Du hast die Führung in dir. Und du brauchst einen Menschen? Wenn ich diesem Diener Gottes nur näher wäre, wüsste ich, wo es lang geht. Wie bitte? Gott ist bei dir und mit dir und in dir. Wozu brauchst du einen Menschen, der dir sagt, was du tun sollst? Denk darüber nach. Einer der größten Schlüssel, um ein siegreiches Leben zu führen, ist eine aktive Beziehung zum Heiligen Geist. Jesus sagt, ich werde weggehen und ihr werdet verwirrt sein und davonlaufen, aber es ist gut, dass ich gehe. Die Jünger verstanden das nicht, sie dachten, nun war ich 3,5 Jahre mit dir, Jesus. Ich bin mit dir gegangen, wohin du gegangen bist. Ich habe von dir gelernt und bin dir nachgefolgt. Ich brauche dich. Du hast mir doch immer alles gesagt, was ich tun soll. Wie kann es gut sein, dass du gehst, Jesus? Und Jesus antwortete, sonst kann der Geist Gottes nicht kommen. Es ist besser, mit dem Heiligen Geist zu wandeln, als mit mir als fleischlichen Menschen. Ja, Jesus sagte selbst, wenn du die Wahl hast zwischen mir als physischen Menschen oder dem Heiligen Geist, der Heilige Geist ist besser. Welch eine Wahrheit! Der Heilige Geist ist so unglaublich. Mit ihm zu laufen ist viel besser, als mit dem lebendigen Jesus auf der Erde zu gehen. Aber wie geht das? Ich möchte euch diese zwei Wahrheiten erklären, die Jesus ausdrückt. Der Heilige Geist wird mit uns sein und der Heilige Geist wird in uns sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich erkläre euch den Unterschied. Der Heilige Geist leitet uns nicht von außerhalb, sondern von innen. Er wohnt in uns, um uns zu lehren, zu führen und zu leiten. Römer 8 sagt, diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind die reifen Söhne Gottes. Wir können kaum in uns hineinhören, weil wir gewohnt sind, von außen zu hören. Wir müssen begreifen, dass wir dem Heiligen Geist in uns zuhören müssen. Unser Problem ist, dass wir immer versuchen, außerhalb von uns eine Lösung zu finden. Wir fragen andere Menschen, was wir tun sollen. Der Geist Gottes in uns aber weiß, was wir tun sollen. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Wir haben ja doch nicht gelernt, still zu werden und zu horchen, was der Geist in uns sagt. Wir haben nicht gelernt, in unsere Herzen hineinzuhorchen. Wir haben nicht gelernt zu sagen, Heiliger Geist, danke, dass du in mir wohnst. Danke, dass du mich führst. Danke, dass du mich lehrst und leitest. Danke, dass du die Wahrheit kennst. Verbinde dich mit dem Geist Gottes, der schon in dir ist. Lass ihn dich dorthin bringen, wo er dich haben will. Oft höre ich dann die Frage, Reinhard, du redest dich leicht, ich höre in mir gar nichts. Wie kann ich den Heiligen Geist hören? Ich sage euch, viele von euch wollen hören, was sie hören wollen. Deshalb hört ihr nicht, was der Geist Gottes wirklich sagt. Ihr habt die Lösung schon parat, ihr wollt nur eine Bestätigung für eure Vorstellungen. Aber der Heilige Geist ist nicht dazu da, zu bestätigen, was ihr tun wollt. So handelt der Heilige Geist nicht. Ich habe vor langer Zeit gelernt, auf den Heiligen Geist zu hören. Deshalb erkläre ich euch jetzt, wie das geht. Wenn ich komme und auf den Heiligen Geist hören will, muss ich komplett neutral sein. Die Menschen fragen mich, wie ich den Heiligen Geist so gut höre. Es ist einfach. komplette Hingabe meines Ichs. Die Menschen fragen mich, was sind deine Wünsche und Träume? Ich habe keine. Deshalb ist es so einfach, den Geist Gottes in mir zu hören. Also, der Heilige Geist wird dir keine Bestätigung für deine persönlichen Vorhaben geben. Das tut er nicht. Der Weg, ihn zu hören, geht nur über deine Hingabe und Kapitulation, jeden Tag neu. Jesus, ich gebe mich dir hin. Der heutige Tag ist dein Tag. Ich lebe diesen Tag nur, um dich zu verherrlichen, und wohin du mich nimmst, dahin gehe ich. Wenn er also sagt, Reinhard, das will ich tun, dann gehe ich sofort und tue das. Mein Wunsch ist nur, dass ich ihn verherrliche. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich lebte in Amerika, ich wollte auch nirgendwo anders wohnen. Ich betete nie, dass der Herr mich nach Brasilien bringen soll. Dann sagte Gott zu mir, geh nach Brasilien. Es war eine sanfte Stimme in mir. Ich brauchte keine Bestätigung. Es war klar. Ich musste nicht nach einer Bestätigung für meine Wünsche fragen. Viele Menschen kommen zu mir, Reinhard, ich möchte in Amerika leben. Ich möchte Gott dort dienen. Kannst du mir das bestätigen? Entweder du entscheidest dich, es zu tun und nach Amerika zu gehen, und du wirst sehen, ob es gut geht oder nicht. Oder du lässt deinen Wunsch los und lässt ihn sterben. Wenn der Herr denkt, dass es wichtig ist, dass du dorthin gehst, wirst du den Heiligen Geist hören. Es ist so einfach, den Heiligen Geist zu hören, wenn deine Vorstellungen gestorben sind. Lesen wir in Jakobus 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und seid eifersüchtig und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr schlecht bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift ohne Grund sagt, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Schaut auf diese Worte, diese selbstsüchtigen Wünsche. Das will ich sein, jenes will ich haben. Jakobus sagt, das ist Freundschaft mit der Welt und Feindschaft gegen Gott. Und dann schaut auf diese unglaubliche Aussage. Gott sagt, wenn wir unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche leben, wird der Heilige Geist in uns eifersüchtig. Das ist unglaublich. Wir können die Wünsche und Worte des Heiligen Geistes nicht hören, wenn wir nur wollen, dass er uns bestätigt, was wir wollen. Aber er ist eifersüchtig. Stell dir vor, du bist verheiratet und du willst von deinem Partner nichts außer ständig die Bestätigung für deine Wünsche. Das wäre Ehebruch. Jakobus sagt, ihr seid Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Eure Aufgabe ist doch, euch in die Gegenwart Gottes bringen zu lassen. Wenn wir dann auch noch Gott die Schuld zuschieben für unsere Entscheidungen, obwohl wir weder vor Gott kapituliert haben, noch den Heiligen Geist hören, das ist unlogisch. Lebe mit dem Heiligen Geist. Vom Moment deines Aufwachens bis zum Moment deines Einschlafens will er mit dir in Beziehung sein, dich lehren, dir erklären, was im Wort Gottes steht. Jetzt kommen wir zum Unterschied zwischen in dir und mit dir. Kurz bevor Jesus die Erde verließ, blies er seine Jünger an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Sie empfingen den Heiligen Geist in sich in diesem Moment. Aber dann mussten sie warten, bis der Heilige Geist auf sie kam. Bis dahin durften sie Jerusalem nicht verlassen. Wenn der Heilige Geist in mir ist, warum muss ich dann darauf warten, dass er auf mich kommt? Weil er mich nicht von außen leitet, sondern von innen. Von außen hat er eine ganz andere Aufgabe. Jesus sagte: Wartet, bis ihr Kraft empfangt. Wie viele Christen leben ein total kraftloses Leben? Das liegt daran, dass wir nicht gelernt haben, dass der Heilige Geist in und mit uns ist. Wenn der Heilige Geist in und mit uns ist, bin ich mittendrin, wie in einem Sandwich. Wenn du ein Sandwich anschaust, siehst du nur Brot. So sind wir im Heiligen Geist. Er ist auf uns und in uns. Wir sind auf wunderbare Weise hineingemischt. Er drückt sich durch uns aus. Wenn wir kraftlos sind, haben wir nicht gelernt, auf den Heiligen Geist zu hören. Ich zeige dir auf, warum wir nicht gut auf den Heiligen Geist reagieren können. Wir sind zu stark. Das ist eins der größten Probleme von Christen. Coaches lehren dich, dein persönliches Potenzial zu entfalten. Ich verstehe schon, warum Coaches das machen. Sie wollen, dass du Verantwortung in deinem Leben übernimmst und zum Teil auch, dass du religiöse Vorstellungen ablegst. Aber eins der größten Probleme dabei ist das Selbstvertrauen. Wenn du es selbst gut tun kannst, brauchst du den Heiligen Geist nicht. Wir stecken Menschen in ein Seminar und lehren sie, wie sie predigen können. Dann werden sie dafür bezahlt, dass sie zweimal pro Woche eine gute Predigt abliefern. Das ist lächerlich. Ich predige, seit ich 16 Jahre alt bin. Ich habe das Predigen nicht in einem Seminar gelernt, sondern auf meinen Knien, indem ich mich auf den Heiligen Geist verließ. Was immer Wert in meinem Leben hatte, das habe ich im Vertrauen auf den Heiligen Geist gelernt. Auf viele Menschen wirke ich sehr spontan, aber der Geist Gottes weht, wo er will. Was die Menschen nicht verstehen, ich habe gelernt, mich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Wenn ich stark bin, wird der Heilige Geist sich zurückziehen, denn dann brauche ich ihn ja nicht. Wenn ich merke, dass ich etwas tue, weil ich es kann, wenn ich das wahrnehme, stoppe ich mich selbst und verlasse mich wieder auf den Heiligen Geist. Ich tue Buße beim Heiligen Geist, dass ich mich nicht ganz auf ihn verlassen habe. Das folgende Gebet habe ich oftmals gebetet und der Heilige Geist hat mich irgendwann getadelt. Wenn ich zum Pult ging zum Predigen, betete ich so: Heiliger Geist, ich brauche dich. Du musst dich ausdrücken. Ich gehe dir aus dem Weg, damit du tun kannst, was du tun willst. Er tadelte mich für dieses Gebet. Sehr freundlich, aber klar. Reinhard, bete das nicht mehr. Bitte geh nicht aus dem Weg. Wenn du aus dem Weg gehst, wo wäre dann ich? Ich brauche doch einen Kanal, durch den ich mich ausdrücken kann. Dann fragte ich: Heiliger Geist, wie soll ich predigen? Und er antwortete: Gib dich mir ganz hin. Lass zu, was ich tun will. Wenn du dich so hingibst, werden die Leute nicht mehr erkennen können, wo ich anfange und du aufhörst. Dann sind wir so verbunden miteinander, dass die Menschen meine Kraft erfahren und nicht wissen, was geschieht. So möchte der Heilige Geist mit uns sein. Wenn er uns von innen her leitet und wir haben eigene Wünsche oder Vorstellungen, dann wissen wir nicht, was er uns sagen will. Denn wir wissen nicht, ob es sein Wunsch ist oder unserer. Lass deine eigenen Wünsche los. Es ist mehr Freude, in ihm zu laufen. Er hat viel mehr Sehnsucht, mich gedeihen zu sehen, als ich selbst für mich. Er hat viel mehr den Wunsch, mir Sieg zu geben, als ich für mich. Lass zu, dass er dich von innen einnimmt und verändert. Und dann verlass dich auf ihn von außen. Wenn du etwas nicht schaffst, bete. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich bin schwach, aber du bist an meiner Seite und du bist stark. Ich danke dir so sehr. Ich fühle mich inkompetent, aber du bist kompetent. Danke, dass du immer mit mir bist. Jetzt, wo ich Angst spüre, kann ich die Angst zurückweisen, weil du mir hilfst, im Glauben zu gehen. Überlegt, wie sehr wir gelernt haben, uns auf uns selbst zu verlassen. Auf unsere Intelligenz, auf unsere Schlauheit, auf unser Können, auf unsere Begabungen. Wir haben buchstäblich gelernt, ohne den Heiligen Geist zu leben. Und wenn wir etwas nicht können, arbeiten wir hart daran, es zu lernen. Warum verlassen wir uns nicht auf den Heiligen Geist? Viele Personen sind frustriert. Sie möchten bessere Menschen werden. Sie verfolgen ihr eigenes Vergnügen. Und der Heilige Geist steht daneben und ist so eifersüchtig, weil die Menschen sich nicht auf ihn verlassen, sondern ihn den ganzen Tag ignorieren. Sie tun, als wäre er nicht da. Sie verlassen sich auf andere Menschen, auf Pastoren, auf die Gemeinde, auf einen Coach, auf Politiker, auf den Ehepartner, auf Freunde. Und der Heilige Geist ist eifersüchtig. Er bittet dich: Verändere dich, komm zurück zu mir. Ich werde dich lehren, was Jesus will. Ich bringe dich in alle Wahrheit. Du wirst sein, was du dir jetzt nicht vorstellen kannst. So sollten wir leben. Der Heilige Geist in uns und mit uns. Wenn wir das lernen, wird Schwachheit unser Freund. Die meisten von uns betrachten Schwachheit als Feind, weil wir den Heiligen Geist komplett ignorieren. Wenn wir stark sind, brauchen wir den Heiligen Geist nicht. Wenn wir schwach sind, kann er wirken. Wir wollen schlau sein und er ist eifersüchtig. Er ist ein Gentleman. Er wird sich nie einmischen, wenn wir ihn nicht brauchen. Er wird nur eingreifen, wenn wir unser Ich ablegen und uns auf ihn verlassen. Je mehr du die wahre Kraft des Heiligen Geistes erfahren willst, desto mehr musst du aufhören, dich auf irgendetwas anderes zu verlassen. Auf Menschen, auf deine Kraft, auf deine Weisheit und so weiter. Solche Menschen werden die Gemeinde sein, die die große Ernte einbringen wird, die leuchtet, die die wahre Braut ist. Ich hoffe, ich habe dich heute etwas herausgefordert, dass sich etwas ändert in deinem Leben, dass der Heilige Geist deine Augen öffne und dir zeigt, wo du dich auf Menschen oder auf die Welt verlassen hast. Heiliger Geist, bitte öffne die Augen der Zuhörer, damit dein Licht in ihre Herzen scheint. Sei das Feuer, das in ihnen brennt. Lass sie sehen, wo du bist, damit sie lernen, auf dich zu hören und zu vertrauen. Wir alle wollen ans Ende unseres Ich kommen, und das ist der Anfang von dir. Wir sehnen uns nach dir. Amen.